Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. How are you guys doing? Wie geht es euch? Look, I'm gonna tell you now. Ich werde dir jetzt erzählen, that how important it is to keep our eyes fixed on Jesus. Wie wichtig es ist, unsere Augen auf Jesus ausgerichtet zu halten. So that we can truly live by the gospel of grace. Damit wir wirklich nach dem Evangelium der Gnade leben können. Look what 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says. Schau, was 2. Korinther 3 Vers 18 sagt. It says, but we all, wir alle, with unveiled face, aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, beholding as in the mirror the glory of the Lord, die Herrlichkeit des Herrn an, we are being transformed into the same image, und werden so verwandelt in dasselbe Bild, from glory to glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, just as by the Spirit of the Lord, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. You know, as more as you learn to look at the Lord like in a mirror, je mehr du lernst, den Herrn anzuschauen, wie wenn du in einen Spiegel schaust, you will be transformed from glory to glory, wirst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. Now look, I believe there are several truths in this statement. Ich glaube, dass in dieser Aussage verschiedene Wahrheiten liegen. What happens, what do you see if you look in the mirror? Was passiert, wenn du in den Spiegel schaust? When you look in the mirror, you see yourself. Wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du dich selber. So the Bible says we should look at the glory of the Lord as in the mirror. Die Bibel sagt, dass wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen sollen, wie wenn wir in den Spiegel schauen. I'm sure many of you heard me teaching about the glory of the Lord. Ich bin mir sicher, dass viele von euch gehört haben, wie ich über die Herrlichkeit des Herrn gelernt habe. From Exodus 33 and 34. 2. Mose 33 und 34. The glory of God is the goodness of God. Die Herrlichkeit Gottes ist die Güte Gottes. Represented in his seven perfect attributes. Dargestellt in seinen 7 perfekten Attributen. So look what Paul is saying to us. Schau, was Paulus zu uns sagt. Transformation doesn't come by starting in the spirit and continuing in the flesh. Verwandlung geschieht nicht, wenn wir im Geist anfangen und im Fleisch weiterfahren. Transformation doesn't come because you do all sorts of good and wonderful work. Verwandlung kommt nicht, weil du alle guten und wunderbaren Werke tust. Transformation simply comes. Verwandlung kommt ganz einfach, because you take the veil of your face, which is of course the old covenant. Weil du einen Schleier vor deinem Gesicht wegnimmst, was natürlich der alte Bund ist. That's the first thing that you have to do. Das ist das Erste, was du tun musst. So remove the veil. Entferne den Schleier. Remove all the religious garbage that you've been taught. Entferne allen religiösen Müll, der dir gelehrt wurde. Remove that you have to relate to God based on your good works. Entferne, dass du aus guten Werken mit Gott eine Beziehung hast. And then you keep staring at him. Und dann starrst du ihn ständig an. Du beobachtest ihn. Like in a mirror. Wie in einen Spiegel. Seeing his incredible goodness. Seine unglaubliche Güte betrachten. What is the incredible goodness of God? Was ist die unglaubliche Güte Gottes? Look, the goodness of God is, die Güte Gottes ist, that he doesn't love you because you are good, he loves you because he is. Dass er dich nicht liebt, weil du gut bist, sondern weil er gut ist. Think about it. Denk darüber nach. And as you begin to keep looking at him, you will see yourself. Wenn du dran bleibst, ihn anzuschauen, wirst du dich selber sehen. And you will see that your life is a reflection of his goodness, and not of your hard work. Dann wirst du sehen, dass dein Leben eine Reflexion seiner Güte ist und nicht deiner eigenen Werke. You know, I've become such a strong believer in the power and the art of meditation. Ich wurde zu einem so starken Verfechter der Kraft und Kunst der Meditation. To reflect and create images in our heart. Zu reflektieren und Bilder in unseren Herzen zu schaffen. So here is how you do this, very simple and very practical. Hier ist, wie du dies ganz einfach und praktisch machst. You find times, moments of quiet reflection. Du findest Zeiten und Momente des stillen Nachdenkens, Betrachtens. A place where you can be at peace and quietness. Einen Ort, wo du in Ruhe und Frieden sein kannst. You close your eyes. Du schließt deine Augen. And you simply begin to say, Jesus, when I look at you, you are so perfect. Und du sagst ganz einfach, Jesus, wenn ich dich betrachte, du bist so schön, so perfekt. And I see myself in you and I'm so perfect because of you. Und ich sehe mich selber in dich und ich bin perfekt wegen dir. And I'm thankful that you are so wonderful. Und ich bin dankbar, dass du so wunderbar bist. And I'm thankful that as I look at you, I see nothing else but goodness. Und ich bin dankbar, dass wenn ich dich anschaue, ich nichts anderes als Güte sehe. And as I look at myself, I see your goodness in me. Und wenn ich mich anschaue, dann sehe ich deine deine Güte in mir. You know, you have to look at Jesus without the lenses of the old covenant. Du musst Jesus ohne die Brille des alten Bundes anschauen. Only as you learn to do that. Nur wenn du lernst, dies zu tun, you are actually going to be transformed all the time. Wirst du die ganze Zeit verwandelt werden. And you can live by the gospel of grace and not by the gospel of mercy. Und du kannst nach dem Evangelium der Gnade leben und nicht nach dem Evangelium der Barmherzigkeit. Power to conquer life. Die Kraft, das Leben zu meistern. Live in victory over sin. Du lebst in Sieg über Sünde. Live in permanent victory, always reigning life. Du lebst in ständigem Sieg und regierst über dein Leben. You know, it's time for the world to see how Christian life is amazing and wonderful. Es ist an der Zeit, dass die Welt sieht, dass das Leben der Christen erstaunlich und wunderbar ist. And the world doesn't have to look at us and think, oh my goodness, their life is not so much better than mine. Möge die Welt uns nicht anschauen und sagen, euer Leben ist nicht so viel besser als meines. You know, many religious Christians have a harder life than people who are not Christians. Viele religiöse Christen haben ein härteres Leben als Menschen, die keine Christen sind. Because people who don't know Jesus many times they fix their heart. Weil Menschen, die Christus nicht kennen, ihr Herz oft festigen. We don't take the time. Und wir nehmen uns nicht die Zeit dafür. Look at him. Schau ihn an. He's perfect, he's beautiful. Er ist perfekt, er ist schön. And so are you in him. So bist du in ihm. I hope you guys enjoyed this series. Ich hoffe, dass ihr die Serie genossen habt. Live in the gospel of grace. Lebe nach dem Evangelium der Gnade. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.